Laut lesen und lernen. Essen Sie gerne Fleisch? Nein, ich bin Vegetarier. Ist da Schweinefleisch drin? Fisch schmeckt mir nicht.